Kundgabe 5793. Empfangen durch Bertha Dodder am 19.10.1953. Verbreiten der göttlichen Liebe Lehre nötig. Euch allen gebe ich mein Wort. Euch allen leite ich das Evangelium zu in aller Reinheit. Und ihr alle dürfet es empfangen durch meine Jünger, die ich wieder hinaussende mit dem Auftrag, es zu verbreiten unter den Menschen. Ihr müsset wissen um meine Liebelehre, um mein Erlösungswerk. Ihr müsset wissen, was ihr tun sollet, um selig zu werden. Ihr müsset unterwiesen werden, welcher Art die Seelenarbeit ist, die ihr an euch selbst vornehmen sollet. Und es soll euch Aufschluss gegeben werden, in welcher Weise sich ein gutes und auch ein schlechtes Erdenleben auswirket nach dem Tode eures Leibes. Ich leite euch allen durch meine Boten das Evangelium zu. Und dass es reine Wahrheit ist, das könnet ihr an euch selbst erfahren, so wie ihr meine Gebote der Liebe erfüllet, so wie ihr nicht nur Hörer, sondern Täter meines Wortes seid. Dann werden alle meine Worte sich bestätigen. Dann werden meine Verheißungen sich erfüllen, an die immer gewisse Bedingungen geknüpft sind, um die ihr also wissen sollet. Ich muss selbst mit euch sprechen. Ihr müsstet von mir selbst um meinen Willen erfahren, weil ihr sonst euch nicht beeindrucken lasset, auch wenn ihr von menschlicher Seite angeregt werdet zur Änderung eures Lebenswandels. Die Kraft meines Wortes soll an euch wirksam werden. Ihr sollet angeregt werden zur Liebe, zum Tätigsein nach meinem Willen. Und darum sende ich euch meine Boten zu, die in meinem Namen euch ansprechen sollen, die darum lebendig reden können, weil sie von mir selbst ins Leben eingeführt worden sind und weil sie etwas selbst besitzen, was sie euch geben sollen. Die reine Wahrheit, wie sie von mir ihren Ausgang genommen hat. Diese Wahrheit euch zuzutragen, ist ihre Mission, ihr Amt, für das ich selbst sie erwählt und ausgebildet habe. Darum könnet ihr ihnen Glauben schenken, so sie euch mein Wort bringen. Ihr könnet es euch zu Herzen nehmen und zu einem Schatz in euch werden lassen. Ihr brauchet nicht zu zweifeln an ihren Worten, denn nicht sie, sondern ich rede zu euch durch sie. Nur dass ich mich einer menschlichen Form bediene, um euch nicht unfrei zu machen im Wollen und Glauben. Nehmet an, was sie euch künden, und befolget ihre Worte, und ihr werdet merklich die Kraft spüren. Ihr werdet wohltätig berührt sein von ihnen, so ihr selbst guten Willens seid und meine Ansprache auf euch wirken lasset. Denn sie verkünden euch nur mein Wort, sie sagen euch nur, was ihr tun sollet, um selig zu werden. Amen.